Erster, als Mordechai alles erfuhr, zerriss er seine Kleider. Er zog ein herrenes Gewand an und streute Asche auf sein Haupt. Er ging in die Stadt und weinte laut. Zweiter, er kam bis vor das Tor des Königs. Man durfte nicht in einem Herrenengewand zum Tor des Königs gehen. Dritter, in allen Provinzen, wo das Gesetz des Königs bekannt wurde, waren die Juden sehr traurig. Sie fasteten, weinten und klagten. Viele trugen Herrenegewänder und legten sich in Asche. Vierter, Esthers Dienerinnen und ihre Diener kamen und erzählten es ihr. Die Königin war sehr traurig. Sie schickte Kleider für Mordechai. Er sollte sie anziehen und das Herrenegewand ablegen. Aber er nahm die Kleider nicht an. Fünfter, Esther rief Hattach. Er war ein Diener des Königs und diente Esther. Sie gab ihm den Auftrag, Mordechai zu fragen. Er sollte wissen, was los war und warum es geschah. Sechster, Hattach ging zu Mordechai auf den Stadtplatz. Der Platz war vor dem Tor des Königs. Siebter, Mordechai erzählte ihm alles, was passiert war. Er erzählte auch von dem Geld, das Haman versprochen hatte. Haman wollte das Geld in die Schatzkammer des Königs geben. Dafür sollten die Juden getötet werden. Achter, er gab ihm auch eine Kopie des Gesetzes. Dieses Gesetz wurde in Susa erlassen, um die Juden zu vernichten. Hattach sollte es Esther zeigen und ihr alles sagen. Er sollte Esther bitten, zum König zu gehen. Sie sollte ihn um Gnade für ihr Volk bitten. Neunter, Hattach kam und erzählte Esther, was Mordechai gesagt hatte. Zehnter, Esther gab Hattach eine Nachricht für Mordechai. Elfter, alle Diener und Leute in den Provinzen des Königs wissen, wenn jemand zum König in den inneren Hof geht, ohne gerufen zu werden, muss er sterben. Nur wenn der König sein goldenes Zepter ausstreckt, bleibt die Person am Leben. Ich wurde aber seit 30 Tagen nicht zum König gerufen. Zwölfter, als Mordechai die Worte Esthers erzählt wurden, 13. da ließ Mordechai Esther sagen, glaube nicht, dass du im Palast des Königs sicher bist. Du wirst nicht als einzige Jüdin entkommen. 14. wenn du jetzt schweigst, dann wird den Juden Hilfe von woanders kommen. Aber du und deine Familie werdet sterben. Vielleicht bist du gerade jetzt Königin geworden, um zu helfen. 15. Esther ließ Mordechai wieder sagen, 16. geh und versammle alle Juden in Susa. Fastet für mich. 3 Tage lang sollt ihr nichts essen und nichts trinken, Tag und Nacht. Ich und meine Dienerinnen werden auch fasten. Danach werde ich zum König gehen, obwohl es gegen das Gesetz ist. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich. 17. Mordechai ging und tat genau, was Esther ihm gesagt hatte.